الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Wir begrüßen euch zum zweiten antimilitaristischen Podcast. Der Informationsstelle Militarisierung geht es, was im November nicht allzu sehr verwundert, und zwar um den Kongress eben der Informationsstelle Militarisierung. Und der findet diese Woche von Freitag bis Sonntag, beziehungsweise vom 14. bis 15. November statt. Hauptthema ist hierbei die militärischen Landschaften. Was dieses genau sind, versuchen wir gleich am Anfang der Sendung zu klären, was es da für Diskurse, Räume und Strategien sind. Und dann wollen wir eintauchen in eine militärische Landschaft, und zwar in Afrikom, was dieses ist und wo dieses angesiedelt ist, mit welchen anderen Militärstandorten dieses Afrikom, das in Stuttgart vor Ort sitzt, vernetzt ist. Das hört ihr dann im zweiten Teil der Sendung, nachdem zu Anfang uns Andreas Seifert über den Kongress informiert hat. In unserem ersten Beitrag mit Andreas Seifert, der uns über das Thema, also weshalb der Kongress militärische Landschaften heißt und worum es da genau geht, wieso es nicht um Zonen geht, um Sektoren, diskutieren wir auch. Und er selber, er hält am Samstagnachmittag einen Vortrag über die Konkurrenz, die geopolitische Konkurrenz zwischen China und Indien. Das nächste Wochenende vom 14. bis 15. wird der jährliche IMI-Kongress stattfinden. Was habt ihr denn da genau vor? Wir haben sozusagen, die Geschichte der IMI-Kongresse ist ja auch schon relativ lang. Also wir haben angefangen mal vor ein paar Jahren mit einem Kongress, das war unser erster, mit dem schönen Titel Sie reden vom Frieden und Sie planen den Krieg. Und seitdem haben wir uns eigentlich immer damit auseinandergesetzt, in welcher Form eigentlich sozusagen die Herrschenden, auch die Deutschen vor allen Dingen, die deutsche Regierung, sich ausweitet und eigentlich immer neue Konflikte eigentlich sich ans Land zieht. Und wir haben auch zuletzt daneben, wie gesagt, letztes Jahr haben wir einen Kongress gemacht, der eben die Großmacht Deutschland übertitelt war, mit letztendlich den Ansprüchen, die auch unser Bundespräsident, der ja sozusagen gesagt hat, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen und könne sich nicht immer nur wegducken, wenn andere Leute sich in Konflikte wagen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser zu sagen, wir machen mal was ganz anderes. Also wirklich so im Sinne von, wir haben das jetzt durchgesprochen und wir reden jetzt seit fast 20 Jahren davon, dass es immer schlimmer wird. Wir müssen uns vielleicht mal mit einem anderen Ansatz auseinandersetzen. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, einen neuen Fokus zu nehmen und diesen Fokus eben auf militärische Landschaften zu setzen. die militärischen Landschaften ist eigentlich ein Konzept, was vor einigen Jahren entwickelt wurde, aus einer Art kritischer Geografie heraus, die sich überlegt haben, wie eigentlich militärische Einrichtungen und das Denken in militärischen Räumen unsere Umgebung und letztendlich unsere Gesellschaften beeinflusst. Und in diesem Sinne wollten wir mal einen neuen Zugang finden zu dem gleichen Thema, nämlich wie sich Regierungen eigentlich die Welt zusammenstricken und eigentlich immer konflikthafter machen. Bedeutet das jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt eine Gegend, wo viel Protest ist gegen Militär oder wo so die Bevölkerung generell widerständig ist und woanders ist die Bevölkerung, die zum Beispiel bei einem Rüstungsunternehmen arbeitet und eben dementsprechend dem Militär gegenüber positiv gesinnt ist, also dass die Bevölkerung so unterteilt wird oder wie ist dann diese Landschaft? Wie wir es angehen wollen, eigentlich ein bisschen aufgeteilt. Wir haben uns eigentlich mit vier großen Blöcken auseinandergesetzt. Der eine Block, das ist die Auftaktveranstaltung, das ist der Freitagabend, da soll es um virtuelle Räume gehen. Das ist also so, wie sich Militärs eigentlich Realität wünschen und auch in ihren Simulationen abbilden, über die Art und Weise, wie sozusagen Militär sich Raum und Fläche auch vorstellt. Der zweite Tag, also tatsächlich, oder sagen wir, der Samstag, da geht es vormittags tatsächlich um Räume im Kopf, also um das, wie wir uns eigentlich den Raum als etwas Erfahrenes machen. Also unter anderem geht es da ganz konkret dann um Geopolitik, also wirklich um sowas, aber eben auch um sowas wie Feindbilder und Konstruktionen von Feindbildern. Unter anderem setzen wir uns da auch nochmal beispielhaft jetzt gesagt mit dem Begriff des Terrorismus auseinander und wie er eigentlich durch die Wissenschaft zum Beispiel auch geformt wird. Die konkreten Räume, also tatsächlich auch das, was du jetzt ansprichst, ist im Sinne von, geht es da wirklich um einzelne Orte, an denen Militär ist oder das militärisch beeinflusst ist, das haben wir uns für den Sonntag vorgenommen, wo wir ganz exakt sozusagen einzelne Aspekte und einzelne Orte mal exemplarisch herausgreifen und uns anschauen, was passiert da eigentlich, wenn Militär vor Ort ist oder Rüstungsindustrie vor Ort ist, wie verändert das einen Raum? Und zum anderen auch, das ist dann der zweite Schritt, wie kann man dagegen vorgehen? Wie können sich Bevölkerung sozusagen dagegen wehren? Wie können sie diesen Raum, der da militärisch besetzt ist, auch im Zweifel wieder zurückerobern und selbst gestalten? Der vierte Block, der ist sozusagen eher dazwischen geschaltet, das ist etwas, wo wir uns überlegt haben, wie ist es eigentlich in tatsächlichen Krisengebieten, wie zum Beispiel Afghanistan, Kriegsgebiete letztendlich, wie geht da eine Bevölkerung mit diesen Sachen um? Und wir haben uns dafür ein paar afghanische Gäste eingeladen, die den Aspekt von Zivilgesellschaft unter einem Besatzungsregime ein bisschen näher behandeln. Also sie berichten unter anderem von ihren eigenen Erfahrungen in diesem Bereich und wir versuchen da sozusagen eine Brücke zu schlagen zwischen den verschiedenen Aspekten von dem, was machen wir hier, zum Beispiel in Oberndorf oder zum Beispiel am Bodensee, wo viel Rüstungsindustrie ist, oder eben in Stuttgart, wo das AFCOM ist, beziehungsweise dann in Münster, wo ja im Augenblick die neue NATO-Speerspitze installiert wird. Was habt ihr dafür Referentinnen eingeladen, also Menschen aus Afghanistan, die über diese Besetzungssituation, diese Kriegssituation bei Ihnen berichten? Wer berichtet dann sonst so? Wie sind die einzelnen Blöcke aufgeteilt da? Also der Kernbereich, sagen wir mal so, des eigentlichen Kongresses, also der Samstag und der Sonntag, wir haben ganz am Anfang haben wir zwei Wissenschaftler im wahrsten Sinne des Wortes gewinnen können, Claudia Brunner, ihres Zeichens sozusagen Politikwissenschaftlerin, wird unter anderem zum Beispiel diesen Terrorismus und das Verhältnis von Wissenschaft eigentlich zu bestimmten Begriffen im Krieg oder wie Terrorismus besprechen. Und als zweiten haben wir den Vorsitzenden der Deutschen Psychologischen Gesellschaft, der Neuen Deutschen Psychologischen Gesellschaft, Klaus-Jürgen Bruder gewinnen können, der sozusagen den Aspekt von, aus unserer Sicht so ein bisschen wie Feindbilder im Kopf eigentlich entstehen, behandeln wird. Die Neue Gesellschaft für Psychologie hat im letzten Jahr einen Kongress gemacht, der sehr viel Aufmerksamkeit erfolgt hat und tatsächlich sozusagen so Feindbilder bzw. den Krieg in den Köpfen und Krieg um die Köpfe sich gedreht hat. Und das Ganze hat ja in Berlin stattgefunden und war ein ziemlicher Erfolg und wir haben gesagt, wir knüpfen da gerne mal dran an und gucken mal, ob wir das auch in die eher geopolitisch orientierte Tübinger IMI hineinzubekommen. Der zweite Panel wird dann so sein, dass wir mit Inga Solti jemanden haben, der uns ein bisschen erklären soll, woher eigentlich so ein Begriff wie Geopolitik eigentlich kommt und wie er eigentlich so verwendet wird. Und ich, der ich ja von Haus aus eigentlich eher Sinologe bin, werde dann so eine Art von, werde noch so ein bisschen das Beispiel Chinas anführen, wie einerseits tatsächlich China selbst geopolitisch heute aktiv wird, aber wie auch andererseits andere Länder das Schreckgespenst China nutzen, um eigene geopolitischen Ziele zu verfolgen bzw. zu betonen. Das sind so die ersten beiden Panel, sind mit diesen vier Leuten besetzt. Und dann am Sonntag wollt ihr scheinbar in die konkreten Räume, wie ihr es nennt, reingehen? Genau. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem jetzt zu schauen, wie es in China, Indien ist zum Beispiel, und zu schauen, wie es an Standorten und dergleichen in der BRD ist? Das eine ist ja wieder im Prinzip der Blick, den wir auch immer haben, also den die IMI auch in den letzten Jahren hat, das heißt sozusagen, wo wird eigentlich geopolitisch gedacht und wie sind diese Räume wirklich als Großräume dann auch geschaffen? Aber eigentlich, um Widerstandsperspektiven zu eröffnen, muss man das Ganze auch herunterbrechen. Man muss auch sagen, im Sinne von, das ist nicht irgendwas ganz Fernes, was dann in Peking oder in Tokio oder in Neu-Delhi zusätzlich entsteht und wo Konflikte auch gemacht werden, sondern das ist auch etwas, was sozusagen bei uns vor der Haustür passiert, und zwar indem einzelne kleinere, eben wie gesagt, der Raum eben auch nur einfach ein Ort vor Ort ist. Also im Sinne von, ganz im Sinne von diesen Kampagnen oder den Kampagnen im letzten Jahr, War Starts Here mehr oder minder, das nochmal eigentlich aufzugreifen und zu sagen, das ist der Ausgangspunkt von dem, wie Krieg funktioniert, aber auch natürlich, wie man militärische Landschaften auch insgesamt denken muss. Also einerseits eben die große Geopolitik und andererseits aber eben auch das kleine Verhältnis vor Ort, in dem auch jeder Einzelne einen Einfluss hat. Und da geht es um Standorte in Stuttgart? Ja, unter anderem. Also wir werden anfangen, der erste Panel wird dort sein, dass es tatsächlich um ganz konkrete Militärstandorte geht. Wir haben uns da zwei rausgenommen, man hätte viel, viel mehr nehmen können. Wir haben einfach gesagt, wir brauchen einen, der exemplarisch sozusagen als ein wichtiger, auch vielleicht deutscher Militärstandort ist. Andererseits natürlich auch, weil wir in Baden-Württemberg sind, auch nochmal zu zeigen, im Sinne, auch hier oder auch hier ganz besonders gibt es bestimmte Orte. Das heißt, wir haben uns ein baden-württembergisches Beispiel rausgesucht. Das ist dann das AFRICOM in Stuttgart, beziehungsweise AFRICOM und EUCOM in Stuttgart. Und eben als überregionalen und eigentlich auch wichtigen Ort dann eben die NATO-Speerspitze in, oder die deutsch-niederländische Brigade, wie sie im Augenblick noch heißt, in Münster. Und das eine ist eben Thomas Mikan, also das heißt Thomas Mikan, der ja auch selbst in Stuttgart wohnt, wird aus diesem Beispiel berichten. Und Bernd Drücke haben wir gewinnen können dafür, sich eben ein bisschen näher mit Münster auseinanderzusetzen. Der zweite Bereich, das ist dann sozusagen gleich im Prinzip das gleiche Muster. Wir haben nur gesagt, es ist nicht Militär alleine, sondern eben zum Beispiel auch so etwas wie Rüstungsstandorte sind besonders wichtig und auch entsprechend auch zu behandeln. Und auch hier haben wir gesagt, wir machen ein baden-württembergisches Beispiel. Das ist die Region Bodensee, also eine der Regionen in Deutschland, in der sich sehr viel Rüstungsindustrie mehr oder minder massiert. Mit MTU, mit Diehl Defense und anderen Firmen ist dort tatsächlich so ein kleiner Rüstungscluster entstanden. Darüber wird Claudia Heiß berichten. Und dann haben wir noch gesagt, als überregionalen wichtigen Standort haben wir uns Kassel rausgepickt, wo eben mit Krausmacher Wegmann einer der größten Panzerbauer in Deutschland unterwegs ist. Und dort wird Michael Schulze von Glaser diese Sache aufgreifen und eben auch die entsprechenden, sowohl den Hintergrund, also was wird da eigentlich gemacht, wie aber auch die Proteste vor Ort ein bisschen vorstellen. Und ihr wollt dann zum Abschluss bei dem Widerstand landen? Ja, genau. Wir haben uns dann noch überlegt, vielleicht nochmal zu versuchen, letztendlich diese beiden Punkte zusammenzubringen und eigentlich auch auf ein weltweites Niveau zu heben, wenn man so will. und haben mit Jacqueline Andres jemand aus dem Büro, die sozusagen auch sich sehr viel in der Mittelmeerregion aufgehalten hat, also das nördliche Mittelmeer bereist hat und dort verschiedene Standorte und auch den Protest dagegen aufgezeichnet hat. Und sie wollte uns oder sie wird uns ein paar Dinge aus so einer Systematik herausbringen, was braucht es eigentlich alles, um im Protest erfolgreich zu sein. Also was sind da so die, also das ist jedenfalls die Leitfrage, also was braucht es alles, damit ein Protest wirklich erfolgreich ist in einer bestimmten Form. Und das bildet dann sozusagen den Abschluss des Ganzen und soll natürlich auch Möglichkeiten bieten für viele andere, sich da noch einzubringen. Und nochmal zu diesem Titel, zu den militärischen Landschaften eben zurück oder Räumen. Es gab ja immer wieder mal solche Sachen wie, es gibt gewisse Zonierungen der Welt, also widerständische, befriedete. Und dehnt ihr das auch auf einen weltweiten Blick aus, diese militärischen Landschaften? Oder bleibt ihr da eher bei Stuttgart, bei Kassel, beim Bodensee? Wie ist das? In einem anderen Konzept, was wir letztes Jahr mal diskutiert hatten, da hatten wir auch schon überlegt, ob wir so etwas machen, war unter anderem drinnen, nehmen wir uns wirklich mal große Facilities weltweit vor. Wie weit hat das Militär schon die Welt durchdrungen und hat sich sozusagen auch hier überall niedergelassen? Da war dann die Idee, unter anderem große Standorte wie zum Beispiel Djibouti oder sonst was herauszugreifen. Wir sind ein bisschen davon abgekommen, zum einen, weil es dann sehr schnell zu so einer Art von Länderkunde werden wird, also im Sinne von, man hat dann eben ganz viele verschiedene Standorte, man müsste sich dann überlegen, wie man das macht. Und zum anderen hilft es bei der Überlegung dessen, wie man eigentlich so das ganze Konzept zu analysiert, nicht viel weiter. Das kann man genauso gut am Beispiel eben Stuttgart machen, denn Stuttgart ist nur ein Beispiel. Es geht ja sozusagen wirklich darum, dass es durchaus wiederholbare Sachen auf der ganzen Welt gibt und man nicht irgendwie an den ganz großen Sachen rumarbeiten muss, Okinawa oder sowas, sondern man kann dieselben Phänomene auch im Kleinen deutlich machen. Das heißt sozusagen, das, was so ein bisschen dahinter steht, wir haben uns eben ausgewählt, es von zwei Perspektiven auszumachen. Die eine ist eine örtliche, das ist dann eben der Sonntag, und dann eine sehr abstrakte und vielleicht auch für unser Publikum schon fast zu akademische Perspektive, das ist dann eben der Samstag, der sehr stark auf eben Gedanken und wie strukturieren wir eigentlich unsere Welt und was ändert sich dadurch, wenn wir dieses vor allen Dingen unter geopolitischen Strukturen denken, beziehungsweise das Ganze nur noch als Machträume oder sonst etwas begreifen, die dann militärisch durchdrungen oder vielmehr beherrschbar gemacht werden. Also diese Dualität haben wir uns sozusagen, wir werden es nicht total in die Fläche treiben, die Idee, wirklich internationale Standorte uns herauszugreifen und zu schauen, wie ist es da. Nach der nächsten kurzen Musik hören wir genauer, was AFRICOM ist. Dieses wird ja auch einer der Themen sein in dem Kongress, dem Militärische Landschaftenkongress, dem 19. Kongress der Informationsstelle Militarisierung. Und hier rein werden wir mit einem Interview genauer eintauchen. Das aber nach der nächsten Musik, wie gesagt. Im zweiten Teil unserer Sendung mit Thomas Mikan werden wir genauer betrachten, was AFRICOM in Stuttgart mit dem Drohnenkrieg zu tun hat, was eigentlich AFRICOM ist, wofür es verantwortlich ist, mit welchen militärischen Standorten es vernetzt ist, nicht nur in der BRD, sondern auch international. Und all dieses wird uns Andreas näher bringen in einem halbstündigen Interview. Und im ersten Teil wollen wir uns erstmal zuwenden, was dieses Afrikon eigentlich ist. Hallo Thomas, du wirst bei dem IMI-Kongress am nächsten Wochenende, am Sonntag, dir genauer eine Region angucken, einen Standort bei Stuttgart, und zwar Afrikom. Dazu wirst du was erzählen. Sag uns doch mal bitte, was ist denn genau Afrikom eigentlich? Ja, hallo. Das Afrikom, das ist das US-Kommando für Afrika. Die US-Armee hat die Welt in 5 oder wie man zählt, auch 6 Teile unterteilt. Und es gibt dann für jeden Weltteil quasi ein Oberkommando. Und in Stuttgart, also direkt bei Tübingen, wo auch der IMI-Kongress stattfindet, ist eben neben dem AFRICOM, also alle Militäroperationen der US-Armee in Afrika, auch das EUCOM, das sind alle quasi Militäraktionen der US-Armee in Europa, beheimatet. Und darüber werde ich beim IMI-Kongress sprechen. Wie ist dieses AFRICOM überhaupt nach Stuttgart gekommen? Man muss sagen, dass zuerst war das EUCOM da, also dieses Europakommando der US-Streitkräfte. Und 2007 hatte sich die US-Strategie geändert und der afrikanische Kontinent wurde immer wichtiger für die militärischen Auseinandersetzungen und eben um so einen militärischen Fußabdruck in Afrika für die US-Streitkräfte zu hinterlassen. Das Gleiche gilt ja auch in gewissermaßen in kleineren Format auch für die Bundeswehr. Und so hat sich 2007 aus dem EUCOM noch ein zweites Kommando wurde ausgegliedert. Bisher war das eben so im EUCOM drin. Und man hat dann 2 Kommandos draus gemacht. Einmal das EUCOM in Stuttgart-Vaihingen und das AFRICOM in Stuttgart-Möhringen. Und dieses EUCOM, seit wann ist das in der Region Stuttgart? Das ist tatsächlich noch quasi existent seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war vorher an verschiedenen Standorten, unter anderem in Frankfurt beim IG Farben Campus und ist dann, ich glaube, jetzt würde ich mich nicht auf die Zahl festlegen wollen, aber ich glaube 56 oder ein paar Jahre später nach Stuttgart umgezogen und 2007 eben auch diese Ausgliederung vom AFRICOM. Und wir haben oft eine Debatte, warum ist jetzt eigentlich das AFRICOM in Stuttgart? Ne? Also beim EUCOM in Europa, das scheint irgendwie noch nachvollziehbar. Warum aber das AFRICOM in Stuttgart? Viele sagen immer, ja, es gab viele Anfragen in afrikanischen Ländern, die wollten das aus Sicherheitsgründen nicht haben. Das mag sein, das mag auch stimmen. Aber wie ich finde, sehr zentral ist eben, dass in Stuttgart eine große Infrastruktur auch schon da war. Es gibt einen gemeinsamen Golfplatz, es gibt ganz gute Kontakte zur lokalen Politik und es gibt eben das ganze Betreuungsumfeld, Wohnraum, Autohändler und so weiter. Das gibt es eben in Stuttgart und deshalb war das auch 2007 so attraktiv, eben dieses AFRICOM auch in Stuttgart anzusiedeln. Ich nenne das immer den sogenannten Wohlfühlfaktor. Also ist dieses EUCOM, was die Grundlage für das AFRICOM ist, so ein alter Standort, wie er zum Beispiel Rammstein, könnte Mensch so sagen. Genau, aber hat natürlich eine ganz entscheidende Bedeutung, weil jetzt im AFRICOM oder im EUCOM, da sind eben nicht viele Soldatinnen und Soldaten stationiert oder Luftlandebrigaden, wie auch immer, sondern hier werden tatsächlich Entscheidungen vorbereitet, also das sind Kommandostrukturen. Und in der Natur der Sache ist es natürlich nur zum Teil bekannt, was da tatsächlich passiert im AFRICOM und EUCOM, über was da entschieden wird oder was da auch an Entscheidungen vorbereitet wird. Ein gutes Beispiel wäre jetzt der Drohnenkrieg. Ja, und da habe ich zum Beispiel gehört, dass in Stuttgart direkt Leute sitzen, die auch Drohnen fliegen. Dass es also so richtig also ins Konkrete auch reingeht. Wie weit ist denn da dieses Aufgabenfeld von AFRICOM? Das ist ein verbreiteter quasi Missverständnis, dass von AFRICOM oder von Stuttgart selbst aus Drohnen gesteuert werden. Tatsächlich ist es so, dass das AFRICOM ja für die afrikanischen Militäreinsätze zuständig ist, also das heißt auch für die Drohnenangriffe in Somalia und über das Camp Le Monnier in Djibouti auch indirekt zumindest für die Drohnenangriffe im Jemen. Also die ganzen Drohnenangriffe im Irak, Afghanistan, Pakistan, die laufen nicht über das AFRICOM. Und zudem ist es eben so, dass der Drohnenprozess, also wie es quasi letztlich von der Zielauswahl bis zur Tötung, eben nicht vollständig im Afrikum abläuft, sondern im Afrikum wird so eine Art Vorauswahl oder Entscheidungsprozess getroffen, wer letztlich auf diese Tötungslisten kommt, also wer potenzielles Ziel ist. Das wird dann an politischen Kriterien abgewogen, an Informationen, die man über Geheimdienste bekommen hat. Und dann wird quasi eine Art Liste erstellt, so das ist zumindest das, was so an Informationen bekannt zu sein scheint. Und diese Liste, die geht dann in die USA, wo die quasi vom US-Präsidenten oder seinen Beratern abgezeichnet wird. Da werden dann auch Namen runtergenommen, zum Beispiel, wo man sagt, ah, da ist es nicht so ganz schlüssig. Die Drohnensteuerung läuft dann tatsächlich in der USA, wo quasi die Operator von den Drohnen an den berühmten Joysticks sitzen. Und wichtig ist dann noch Ramstein, das ist so die sogenannte Relaisstation. Also darüber läuft dann über Glasfaserkabel aus den USA über Ramstein quasi die Kommunikation mit den Drohnen. Dadurch kann man so Zeitverzögerungen zum Beispiel auffangen, die eben, also es muss ja quasi, ist ja fast Echtzeit quasi Drohnenkrieg, und das kann quasi über die Satellitenverbindung dann direkt abgefangen werden. Und die Drohne selbst, die steigt in die Luft in Djibouti, also im Camp Le Monnier. Also ein sehr komplexer Prozess, und AFRICOM steht da aber an der ersten Stelle, wo definiert wird, wer könnte Ziel sein oder was könnte Ziel sein, welche Infrastrukturen. Da werden quasi im Grunde die politischen Entscheidungen auch über Leben und Tod gefällt. Und auch die Daten dann gesammelt, heißt es, die zu einer Entscheidung führen können, oder? Ja, genau. So ist zumindest das, was bisher auch Journalistinnen und Journalisten herausgefunden hatten. Da gab es ja vor 2 Jahren dieses bekannte Buch Geheimer Krieg von Christian Fuchs und John Götz, die da sehr aufwendig recherchiert haben. Und nach deren Lesart werden dort quasi die so eine Art Portfolios von potenziellen Terroristinnen, Terroristen oder Aufständischen, wem auch immer, zusammengestellt und auf dieser Grundlage quasi Entscheidung getroffen, wer jetzt leben darf oder sterben muss. Und für die 2 Fälle jetzt, Somalia und Jemen, da geht das Bureau of Investigative Journalism von ungefähr 1000 Menschen aus, die infolge des Drohnenkrieges dort in den letzten 10 Jahren ungefähr getötet wurden. Das heißt, direkt in Stuttgart wurde unter Umständen, das ist jetzt die Vermutung, wurden 1000 Menschen auf Listen gesetzt, die dann eben über diesen komplexen Prozess tatsächlich getötet wurden. Also fehlen noch diejenigen, die jetzt zum Beispiel im Sammeltaxi daneben saßen und so weiter? Also die kämen dann nochmal zu den 1000 dazu? Nein, die 1000, das ist schon quasi, das sind ja Schätzungen, also man hat ja keine genauen Zahlen, aber das ist jetzt für Somalia und für den Jemen die Schätzung, aber die sind ungefähr vom letzten Jahr. Durch den aktuellen Jemenkrieg gibt es da sicherlich eine ganz neue Dynamik noch durch die großen Auseinandersetzungen, da kenne ich aber keine konkreten Zahlen. Okay, also die 1000 Toten sind diejenigen, die insgesamt gestorben sind, durch Drohneneinsätze ermordet wurden in Somalia und im Jemen. Genau, das sind die Schätzungen. Also ist ja dieses AFRICOM eine wirkliche Gruselveranstaltung, ne? Weil es normalerweise müsste ja irgendein Gericht da sein, irgendetwas an rechtsstaatlicher Struktur, und das kann ja so ein AFRICOM nicht sein, ne? Ja, man muss dabei sagen, was mir sehr wichtig ist, auch in der ganzen Debatte, weil zurzeit gibt es halt viele Leute, die sagen, ja, Deutschland hat ja gar keine Souveränität oder wir werden an der Nase rumgeführt von den Amerikanern. Mir ist es aber sehr wichtig zu betonen, dass es auch eine sehr gute Zusammenarbeit und einen gegenseitigen Nutzen gibt zwischen diesen US-Kommandostrukturen oder auch Ramstein mit der Bundesrepublik, mit der Bundeswehr. Und das fängt eben schon auf lokaler Ebene an. Also da setzen wir auch in Stuttgart oft bei Protesten an, geht über die Landesebene bis hin zur Bundesebene. Das auf der einen Seite zwar in gewisser Weise auch rechtlich weggeschaut wird, also man hatte das, der Generalbundesanwalt hat ja da sehr unrühmliche Rolle gespielt, dass er da verschiedene Verfahren, also wo Drohnenopfer oder Angehörige von Drohnenopfern geklagt hatten, mehr oder weniger abgebügelt hat. Aber das geht auch so weit, dass etwa der grüne Oberbürgermeister in Stuttgart regelmäßig die Kommandeure von Eucom und AFRICOM in die Stadt Stuttgart, also ins Rathaus einlädt, die sich dann in das Goldene Buch der Stadt Stuttgart eintragen dürfen, wo dann immer diese gute Zusammenarbeit auch gelobt wird. Und es geht dahin, dass die Bundeswehr mittlerweile offizielle Treffen mit dem AFRICOM hat, wo dann geplant wird, wie man zum Beispiel in Mali oder in Somalia die gemeinsamen militärischen quasi Bemühungen, in Anführungsstrichen, besser koordinieren kann. Also es gibt auch eine sehr konkrete Zusammenarbeit. Die geht auch dahin, dass es immer wieder auf ganz verschiedenen Ebenen Kontakte gibt zwischen Afrikom, zwischen der Bundesregierung, die Vizepräsidenten des BND besuchen etwa das Afrikom regelmäßig und die Bundeswehr veranstaltet große Übungen in Afrika. Bekannt ist da Obangame Express zum Beispiel mit den US-Streitkräften und das wird eben auch in einer guten Zusammenarbeit koordiniert zueinander und da haben beide Seiten was davon. Also tatsächlich Partnerschaft erwünscht und wird auch von verschiedenen Kreisen gefördert. Und dieses Afrikom selber ist jetzt nur die US-Truppen, die in Afrika aktiv sind, dass die koordiniert werden oder werden da auch insgesamt die ganzen NATO-Truppen koordiniert? Das Afrikom ist an sich ein sehr großer Komplex. Also es gibt eben dieses tatsächliche Kommandozentrale hier in Stuttgart. Dazu gibt es noch verschiedene Marineinstallationen in Neapel zum Beispiel, in Italien. Zu dem Afrikom als quasi so eine Art weltweites Netz gehören noch das Camp Le Monnier in Djibouti, wo eben diese Drohnen zum Beispiel starten, gehören verschiedene Basen in Afrika dazu, US-Basen in Afrika. Und mit der NATO gibt es da auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Zum Beispiel der Chef vom EUCOM ist auch gleichzeitig der NATO-Chef für Europa. Also das ist sehr fließend, das kann wahrscheinlich auch in der Praxis kaum dort getrennt werden. Aber tatsächlich ist das Afrikom für primär erstmal alle Militäroperationen, aber auch Ausbildungsmissionen in Afrika zuständig, außer Ägypten. Ägypten ist, gehört dann zu dem arabischen Raum. Und zusätzlich sind aber, wenn man das Afrikom auch in der ganzen Region sieht, also in der ganzen Militärregion Stuttgart, da hängt noch das EUCOM dran, da hängt noch die Panzerkaserne dran. Also es ist auch an sich noch ein großer Militärkomplex hier in Stuttgart, wo eben neben diesen Drohnengeschichten auch noch ganz andere Einheiten stationiert sind, die eben auch quasi militärische Machtprojektion weltweit, aber vor allem in Afrika und eben in Europa, Osteuropa jetzt vor allem über das EUCOM stattfinden lassen. Im zweiten Teil des Interviews zu Afrikom wollen wir uns damit befassen, welche Standorte Afrikom vor Ort in Stuttgart hat und werden da genauer eintauchen in die unterschiedlichen Militärstandorte direkt in Stuttgart, einer beispielhaften Stadt in der BRD. Und du hattest schon diese beiden Stadtviertel in Stuttgart erwähnt, wo jetzt sowohl Afrikom als auch EUCOM liegen. Wie fallen diese Stadtviertel auf in Stuttgart? Um mal jetzt zurückzukommen nach Stuttgart, zu dem Ort, wo steht die Kaserne, oder? Ist doch eine Kaserne, ne? Genau, also in Stuttgart gibt es selbst vier große Kasernen. Das ist einmal da, wo das Afrikom quasi stationiert ist, da, wo das EUCOM stationiert ist. Dann gibt es noch so eine Art Wohnkaserne. Also da ist eine Schule zum Beispiel, da wohnen Soldatinnen und Soldaten. Die wohnen aber auch außerhalb, quasi in normalen Mietwohnungen in Stuttgart. Und das vierte große ist in Böbling, also eine Nachbarstadt quasi von Stuttgart. Da ist das ganze Gelände ungefähr ähnlich groß wie die Stadt Böbling selbst. Also es ist ein riesen Trainingsgebiet noch mit dazu. Und das ist für uns immer sehr interessant, wie eigentlich die Menschen in Interaktion oder Zusammenleben mit diesen US-Installationen. Und da soll es ja so ein bisschen auch beim IMI-Kongress selbst drum gehen. In Böbling gibt es zum Beispiel solche Lärmschutzinitiativen. Aber die US-Streitkräfte haben auch einen Teil des Stuttgarter Flughafens, wird quasi militärisch genutzt, in Echterdingen. Und ja, so gibt es eine Art Wechselwirkung zwischen guter Nachbarschaft. Ne? Man darf nicht vergessen, auch Leute arbeiten da. Also es gibt Lehrkräfte, die unterrichten dann an den Schulen, auf den Basen. Es gibt natürlich Sicherheitsfirmen, also es gibt Pond Security, das ist eine deutsche Sicherheitsfirma, die macht die ganze Basenbewachung. Deutsche Polizei fährt drumherum, es gibt das Bauamt, Strom und Wasser kommen aus Stuttgart. Also es gibt da ganz vielfältige Mischung aus guter Nachbarschaft eigentlich und eben auch Protesten, die wir immer stärker versuchen, jetzt auch im kommenden Jahr zu forcieren. Was ist jetzt in diesen Gegenden in Stuttgart besonders, also im Vergleich zu jetzt irgendwo anders in Stuttgart? Also das würde ich jetzt kaum irgendwie sagen, dass es da große Unterschiedlichkeiten gibt. Es gibt dann halt diese riesen Zäune, also ein Riesengebiet ums Afrikum. Wir hatten da schon eine Umwanderung zum Beispiel gemacht. Da läuft man ungefähr eine Stunde drumherum, wenn man das sich mal angucken will. Und man kann auch in die Zäune reingucken. Es ist ganz interessant. Da gibt es wie in einer eigenen Stadt, in der Stadt, quasi so Mietskasernen, wenn man so durch den Zaun guckt, wo halt die einfachen Soldatinnen und Soldaten wohnen. Davor gibt es so Grillstationen, Barbecue wird da gemacht. Und wenn man ein bisschen weiterläuft, da gibt es dann auch Villen, also ein Villenviertel quasi für die Offiziere, für die Kommandeure. Und das ist eigentlich ganz faszinierend zu sehen. Und für viele Stuttgarter und Stuttgarterinnen ist es eine Kaserne. Und die Bedeutung, was eigentlich militärisch für eine Bedeutung hinter dem Afrikum und dem Eukom steckt, ist wenigen bekannt. Also gerade das Eukom, also Drohnen hatten wir ja schon fürs Afrikum, aber gerade das Eukom jetzt in der neuen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland um die Ukraine gewinnt eben auch eine unheimlich große Bedeutung wieder. Und die letzten in Deutschland stationierten Atomwaffen in Büchel, die werden wahrscheinlich auch über das Eukom koordiniert, also eine sehr zentrale Funktion, die aber vielen Einwohnerinnen und Einwohnern nur so weit quasi bekannt ist, dass das die US-Kasernen sind, dass seit dem 11. September die Beziehungen ein bisschen schlechter geworden sind, weil natürlich die US-Streitkräfte sich ein bisschen mehr abgeschottet hatten. Aber die Bedeutung, was da passiert, das ist eher wenigen bekannt. Naja, ist ja auch bequemer, ne, das nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen. Also und obendrein noch zu sagen, ja, das sind nur die Amerikaner. Ne? Also wie ja gerade, wo du von Bücheln sprichst, da habe ich gehört, dass die Flieger, die dann mit den Atombomben irgendwo hinfliegen würden, wo die Atombomben dann abgeworfen werden sollen, eigentlich Bundeswehrflieger sind. Ne? Genau, die nukleare Teilhabe wird dort quasi immer noch geübt. Und diese Zusammenarbeit zu betonen und auch diese Zusammenarbeit durch Proteste sichtbar zu machen erstmal und auch anzugreifen, das finde ich ganz wichtig. Also ich finde es zum Beispiel symbolisch sehr erschreckend, dass eben diese Militärs, egal aus welcher Nation oder wo die jetzt auch herkommen, sich ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart zum Beispiel eintragen können, was ja irgendwie so eine besondere Würdigung ist. Ne? Also ich würde mir eher einen Bürgermeister, der ja auch gleichzeitig bei diesen Mayors for Peace ist, wünschen, der auch kritisch nachfragt, der auch sagt, hier, was passiert hier eigentlich in meiner Stadt? Das ist aber bisher vom Oberbürgermeister Kuhn nicht passiert. Es gab auch schon Anfragen im Stadtrat und da wurde gesagt, ja, man weiß im Grunde gar nicht so richtig, was dort passiert. Aber im Grunde ist es ja Aufforderung, sich mal als quasi als Bürgermeister zu erkundigen, was passiert hier eigentlich in meiner Stadt. Ne? Und da müssen wir ansetzen, auch als lokaler Protest dann letztlich. Also die hiesige Administration, die tut so, als ob sie nichts damit zu tun hat und nichts davon wüsste. Das ist so ihr Umgehen mit Protest. Ja, zurzeit ist es tatsächlich noch so, dass wir eher darauf stoßen, dass man ignoriert wird. Wir hoffen, dass wir jetzt durch die so eine Art mehr Protest noch dahin kommen, dass es mehr wahrgenommen wird und dass auch eine Reaktion drauf passieren muss. Ne? Mhm. Wenn die Reaktion dann ist, dass man das gut heißt, dann ist das auch was, mit dem man politisch arbeiten kann. Man muss ja dazu sagen, dass diese Proteste gegen das Eukom, aus dem sich ja das Afrikum herausgegliedert wurde, schon sehr alt sind. Also 83 gab es ja diese berühmte Menschenkette Stuttgart-Ulm mit diesen 300.000 Menschen gegen die Stationierung von Raketen. Das war natürlich eine wahnsinnige auch Protestaktion. Ne? Also 300.000 Menschen, da träumt man heute manchmal von. Und auch danach, in die 90er Jahre, gab es immer wieder sogenannte Entzäunungsaktionen, also wo quasi die Zäune symbolisch aufgeschnitten wurden zu diesen Installationen und dann gab es so ein Go-In. Und 2003, zu Beginn des Irakkriegs, haben 6000 Menschen das Eucom quasi mit Händen umzingelt. Also es gab tatsächlich auch eine gewisse Widerstandstradition und jetzt gerade durch diese Drohnenenthüllung, will ich es jetzt mal nennen, ist eben ein neues Mobilisierungspotenzial entstanden, ein neues Mobilisierungsmoment, was wir jetzt eben gern nutzen wollen, auch generell dieses Verhältnis zwischen guter Nachbarschaft und eben Protest und diesen militärischen Sachen, die da passieren, neu zu problematisieren, in Anknüpfung aber auch an diese langen Protesttraditionen, ja, die man auch immer wieder erinnern muss. Und die Forderung wäre dann im Endeffekt, dass dieses Gelände geschlossen wird, oder was ist dann die Forderung bei den Protesten? Ja, also es gibt natürlich, wenn man jetzt in Kampagnen denkt, so verschiedene Forderungen, ne? Für mich ist als erstes, dass dieses politische Kapital, was daraus gerade noch geschlagen wird, eben, ich hatte das Goldene Buch schon erwähnt, ne? Dieser unkritische Umgang, das wäre für mich erstmal so eine Forderung, die jetzt sehr nahe stände, dass man das auch erstmal in der Stadt zum Beispiel verändert, ne? Dass da auch Transparenz geschaffen wird, was passiert hier eigentlich, wie wird hier zusammengearbeitet, dass es auch eine kritische Auseinandersetzung auch in der Stadt gibt und dass auch so eine Stadt Stuttgart kritisch auch an der Seite der Protestierenden steht. In den zweiten oder dritten Schritt gilt es dann natürlich, diese Installationen zu schließen, wie alle militärischen Installationen. Aber die Frage ist natürlich, was ist erstmal damit gewonnen, wenn es dann nach Italien, da gibt es viele Verlegungen, oder nach quasi Rheinland-Pfalz, wo viele US-Installationen hinverlegt werden, gewonnen wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, weil am Beispiel von AFRICOM und EUCOM auch sehr allgemeiner Widerstand gegen Krieg und Militarisierung dingfest gemacht werden kann. Und wie gesagt, immer in Kooperation gedacht, in dieser guten Partnerschaft von Deutschen zu US-Militär, zu NATO-Militär, um halt diesen militärischen Komplex auch in gewisser Weise zu durchqueren und irgendwie aufzulösen, also langfristig. Im letzten und dritten Teil des Interviews zum AFRICOM, zum US African Commando, einfach also dem US-Afrika-Kommando in Stuttgart, wollen wir uns damit befassen, was spielt sich eigentlich in AFRICOM und EUCOM ab und wollen das genauer untersuchen. Was ich schon noch spannend finde, ist, was bedeutet eigentlich Leben im AFRICOM oder im EUCOM selbst? Du meinst jetzt in dieser Kaserne oder wie meinst du das? Genau. Also was, das finde ich schon wichtig. Und was meinst du jetzt damit? Also dass es dort so eine Art Sozialleben ja auch gibt und es gibt da ganz schöne Beispiele eigentlich, über die ich gerne kurz noch sprechen kann. Ja. Und was es aber auch nicht gibt in so einem Kasernenleben. Und das finde ich aber wichtig für unseren Protest doch zu bedenken, ob man da auch Anknüpfungspotenziale findet. Wie ist denn dann dieses Zusammenleben da in diesem AFRICOM? Also was ist denn da besonders? Was möchtest du da hervorheben nochmal? Genau. Ja, wir haben uns oft so gefragt, was das eigentlich bedeutet, wenn so eine Kaserne eigentlich so eine Stadt in der Stadt ist. Ne? Und eine wichtige Erkenntnis war für mich zum Beispiel, was mir erstmal unwichtig erschien, aber doch irgendwie interessant erschien, dass es ja in so einer US-Kaserne, da gibt es ja Kindergärten, ganz viele, da gibt es Schulen, aber es gibt zum Beispiel keine Rentnerinnen und Rentner. Es gibt auch keine subversive Kultur in so einer Kaserne. Vielleicht gibt es die, aber die ist jetzt nicht so präsent. Sondern in der Kaserne wird ein bestimmtes Bild von Mensch auch propagiert. Also es gibt gerade im Raum Stuttgart, spricht man ja von 22.000 Militärs und deren Angehörige vom US-Militär. Da wird auch Leben auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, dass es einen Hundewaschsalon gibt im Afrikom, in Oikom. Es gibt Subway, es gibt Burger King. Es gibt ganz viele auch Freizeitmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Shopping-Ausflug nach Rammstein. Rammstein hatten wir ja schon, ist auch sehr wichtig für die Drohneneinsätze, wo dann eben die Angehörigen, die Militärangehörigen, quasi organisierte Shopping-Ausflüge nach Rammstein bekommen, wo es eben eine bestimmte Shopping-Infrastruktur für US-Bürgerinnen und US-Bürger gibt. Es gibt gemeinsame Skiausflüge nach Österreich, es gibt einen deutsch-amerikanischen Golfclub, wo eben dann gemeinsam Partnerschaft gepflegt wird. Und es gibt eben ganz viele Sachen, die diesen Wohlfühleffekt oder diesen Wohlfühlcharakter dieser Militärinstallation eben gerade in Stuttgart ausmachen. Und meine Idee ist für Protest, die Stellen, wo eben dieser Wohlfühlfaktor auch ansetzt, zum Beispiel dieser Golfclub, ne, dieser deutsch-amerikanische Golfclub, wo dann auch eben diese gute Partnerschaft gelebt wird, im Privaten im Grunde, auch dort präsent zu sein und auch dort Protest zu entwickeln und diese ganze Illusion in der Welt oder einer Stadt, wo auch ein bestimmtes Menschenbild vorgelebt werden soll, ein militärisches Menschenbild, im Grunde transparent zu machen mit denen, was tatsächlich dort passiert. Und ich kann ja die Soldatinnen und Soldaten in gewisser Weise verstehen, ne? Die wohnen da, die gehen ihren Beruf nach mehrere Jahre. Also es ist so ein gewisser Alltag, der dort auch entsteht. Und ich wünsche auch den Menschen persönlich diesen Alltag. Ich finde es aber unakzeptabel, dass dieser Alltag im beruflichen Umfeld dann eben bedeutet, andere Menschen zu verletzen und zu töten und diesen Widerspruch zu nutzen, zu sagen, jeder Mensch, egal wo er herkommt, ob kann, aus den USA oder wo auch immer, ist ganz herzlich willkommen, in Stuttgart auch zu leben und in meiner Nachbarschaft zu wohnen und hier auch Stuttgarter zu sein oder Stuttgarterin. Was aber nie gewollt ist, dass dies neben diesem privaten Alltag eben auch dieser militärische Alltag, dieser Alltag des Tötens und Verwundens existiert. Dagegen protestieren wir und das wollen wir gern transparent machen und irgendwie angehen. Genau. Strategien gibt es dazu viele, aber ja, die müssen noch begangen werden. Ja, und ich meine, dieser Drohnenkrieg, der bedeutet ja auch, dass extra legal, also ohne Gerichte, Hinrichtungen beschlossen werden, ne? Und ausgeführt werden, ne? Ja, da ist mir wichtig, dass ich natürlich in einer Gesellschaft auch lebe, wo die Todesstrafe an sich verboten ist. Also ob da legal eine Todesstrafe vollstreckt wird oder extra legal durch ein Gerichtsverfahren, das verändert für mich an der Stelle erstmal nichts. Also das Problem ist ja eher, dass das Kriegsfolgerecht da an der Stelle ja sehr ausgehoben wird und man hat ja für Afghanistan und für Irak gar keine Zahlen, wie viele Menschen eigentlich durch Drohnen getötet wurde. Es gab dann mal eine Pressekonferenz, wo US-amerikanische Journalisten gefragt hatten, die Militärs, ja, wer ist denn jetzt eigentlich kriegsfolgerrechtlich, also wie viele Zivilisten sterben da eigentlich? Und ja, die Kommandeure hatten dann eine relativ niedrige Zahl gesagt und da wurde nochmal nachgefragt. Und die Zahl war so niedrig und die Journalisten haben dann gesagt, das ist so eine niedrige Zahl, wir wissen ja selbst schon viel mehr Leuten. Und dann haben die gefragt, ja, wer wird als Zivilist definiert oder als Kombatant, also jemand, den man kriegsfolgerrechtlich legitim in Anführungsstrichen töten darf. Und da wurde dann von der US-Administration zugegeben, dass in Irak und Afghanistan alle waffenfähigen Männer im Alter zwischen 14 und 70 oder so quasi als Kombattanten gelten. Und dementsprechend werden eben auch Definitionen erweitert, die das ganze Idee von Kriegsfolgerecht, was ja auf der einen Seite zwar Kriege legitimiert, auf der anderen Seite aber auch Kriegshandlungen irgendwie eindämmen soll, durch so eine Art Reinterpretation immer weiter ausgeweitet wird. Und dieser Drohnenkrieg im Grunde ganz viele Grenzen immer mehr verwischt, auch zwischen zivil und militärisch, zwischen Einsatz an Grenzen im Kriegsgebiet und letztlich auch früher oder später, ja auch in Deutschland zum Beispiel. Also Italien setzt schon Drohnen für Fußballspiele ein, größere Drohnen. Die Polizeien in Deutschland experimentieren gerade viel, wie Drohnen eingesetzt werden können. Im Mittelmeer, um Flucht zu erschweren, werden Drohnen eingesetzt. Also das Feld wird da sehr groß und das muss von uns auch irgendwie adressiert und auch kritisch begleitet werden. Unverhindert werden gegebenenfalls. Ja, und so ein Ort ist da dieses Afrikom und Eukom im Endeffekt bei euch in Stuttgart direkt, also von Tübingen direkt um die Ecke, ne? Genau, also von Tübingen aus keine 50 Kilometer, da wo ich wohne sind es keine 10 Kilometer, also tatsächlich was, wo dieses Motto Krieg beginnt hier, also War starts hier, sehr aktiv auch mal in Protestform umgesetzt werden kann und wo alle auch herzlich eingeladen sind, sich daran zu beteiligen, um eben diese militärische Zusammenarbeit, dieses militärische Wirken letztlich zu beenden. Ja, und es ist ja, wie immer, Militär läuft ja hinaus auf Töten, auf Morden, ne? Ja, läuft im Grunde darauf hinaus, also darauf laufen ja auch die Ausbildung hinaus, aber Militär fängt ja schon früher an, also es fängt schon früher an, dadurch, dass verschiedene, zum Beispiel ganz viele Gelder einfach dort versanden und verschwendet werden, ne? Also was man damit auch alles Gutes tun könnte und auf der Welt müsste niemand sterben, weil genug Geld und so wäre da, es ist nur ein Verteilungsproblem. Und da beim Militär anzufangen und zu sagen, hier 35 Milliarden, was die Bundeswehr jedes Jahr ausgibt, das ist auch viel besser woanders angelegt, zum Beispiel bei Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen, weil sie auf der Flucht sind. Da würde ich sagen, auch da ist nicht erst, wenn der Schuss fällt, sterben Menschen, sondern schon da, wenn das Ganze, die ganzen Mittel falsch verwendet werden. Soweit Thomas Mikan. Er hält einen Vortrag am Sonntag bei dem Kongress der EMI am 15. November von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Und zwar geht es um Drohnenkrieg im Fokus, neue Impulse für Widerstand gegen das Afrikom. Hier habt ihr schon mal einen Eindruck davon. Online findet ihr alle weiteren Informationen zur Informationsstelle Militarisierung, aber auch zum Kongress Militärische Landschaften unter imi-online.de. Dieses können wir euch im Vorhinein berichten. Über den 19. Kongress der Informationsstelle Militarisierung, der vom 14. bis 15. November stattfinden wird. Er wird das Thema haben: militärische Landschaften, Diskurse, Räume, Strategien. Wir hoffen, ihr habt so einen Eindruck bekommen, einen Einblick bekommen in das, was bei diesem Kongress dieses Jahr stattfindet. Und einen Überblick über das Programm und am Beispiel von Afrikom auch einen Fokus, einen regionalen Fokus und auch welche Protestmöglichkeiten sich bei solchen Militärstandorten wie Afrikom ergeben. Ja, und das war der zweite antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung. Und der Kongress selber wird akustisch begleitet, dokumentiert von der Wüstenwelle Tübingen. Hier dürftet ihr also auch noch einiges hören können. Tschüss.